Kundgabe 6108. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.11.1954. Ziel Gottes. Ewiges Leben. Freier Wille. Euch das ewige Leben zu geben, ist das Ziel, das ich mir gesetzt habe von Anbeginn. Denn ich will euch zu Wesen gestalten, die in ewiger Glückseligkeit tätig sind, die also leben und schaffen im Vollbesitz von Licht und Kraft. Mein Ziel ist es, dass ihr diese Glückseligkeit erreichet. Und doch müsstet ihr selbst diese Umgestaltung an euch vollziehen, die Vorbedingung ist zu einem ewigen Leben. Denn wenngleich meine Macht unbegrenzt ist, kann ich doch nicht aus meiner Macht heraus euch so gestalten, weil das nicht mein Ziel ist, willenlose Geschöpfe zu haben in meiner Nähe, sondern frei zur Vollkommenheit gelangte Kinder will ich um mich haben, deren Seligkeit ich fortgesetzt erhöhen kann und an deren Seligkeit auch ich selbst mich erfreuen will. Kinder meiner Liebe sollet ihr werden im freien Willen. Dies ist mein Heilsplan von Ewigkeit, den ich auch verfolgen werde, bis ich mein Ziel erreicht habe. Aber es werden noch endlose Zeiten vergehen, bis alles aus mir Hervorgegangene, alles Erschaffene zur Vollendung gelangt sein wird. Da es aber nicht mein Werk allein, sondern euer eigenes Werk bleibt, ist meine Liebe stets darauf bedacht, euch Hilfe zu leisten, euch zu leiten auf den rechten Weg, euch Kenntnis zu geben von eurer Aufgabe und in jeder Weise so auf euch einzuwirken, dass euer Wille nun ausführt, was eure und auch meine Seligkeit zur Folge hat. Und das ist immer nur möglich durch mein Wort, das euch klar und verständlich meinen Willen kundtut, dessen Erfüllen auch gleich ist dem Erfüllen eurer Erdenaufgabe. Ich, als euer Gott und Schöpfer von Ewigkeit, bleibe ständig in Verbindung mit euch, meinen Geschöpfen durch mein Wort. Und meine Ansprache beweiset euch auch den, der euch erschaffen hat. Meine Ansprache gilt meinen Kindern, die in mir ihren Vater erkennen sollen, die meine Liebe spüren sollen, auf dass sie mich lieben lernen und zu mir verlangen. Habe ich es erreicht, dass sie mir Liebe entgegenbringen, dann streben sie auch mir zu, und dann habe ich sie gewonnen, auf ewig. Denn dann erreichen sie auch den Grad der Vollkommenheit, der sie selig werden lässet. Dann gestalten sie ihr Wesen im freien Willen zur Liebe. Und dann habe ich mein Ziel erreicht. Doch ich zwinge keinen Menschen, mein Wort anzunehmen. Und darum halten sich noch so viele Menschen von mir zurück. Sie geben mir nicht die Möglichkeit, meine Liebe auf sie einstrahlen zu lassen. Sie wenden sich ab von jeder gnadenvollen Gelegenheit. Sie fliehen die Orte, wo sie ungemessen empfangen könnten, wenn sie willig wären. Diese verlängern die Zeit ihrer Entfernung von mir selbst, und ich muss ihren Willen achten. Einmal aber erreiche ich sicher mein Ziel. Doch zu ihrem eigenen Leidwesen verlängern sich meine Geschöpfe die Zeit ihrer Unseligkeit, denn sie befinden sich in einem Zustand des Todes. Und erst, wenn sie zu leben begehren, entziehen sie die Lebenskraft meinem Wort. Erst, wenn sie mich selbst zu sich sprechen lassen, werden sie von meiner Liebekraft durchstrahlt und sie beginnen zu leben. Dann aber werden sie auch selig sein und selig bleiben bis in alle Ewigkeit. Amen.